Das freie Radio Berlin hat zwar in der Form, wie wir es vorhatten, nicht geklappt. Wir kriegen sogar einen Tag weniger Sendezeit. Aber nichtsdestotrotz werden wir weiter das freie Radio Berlin aufbauen mit all den Radiogruppen zusammen, die im Pi-Radio-Verbund in den letzten 2 Jahren auf dieser Frequenz tätig waren. Das verschlingt eine Menge Geld und wir brauchen Geld, weil wir kriegen kein Geld von niemandem. Deswegen haben wir gefragt oder uns gedacht, vielleicht kriegen wir das Geld von euch. Und dafür gibt es am Freitag, den 16. November, ein Solidaritätskonzert mit anschließender Party in Schöneberg in der Roten Insel. Ich habe jetzt am Telefon unseren Partybeauftragten Tim. Hallo Tim. Hallo Markus, ich grüße dich. Ja, wie ist der Wasserstand am Boden des Glases? Oh ja, also ich würde sagen, das Glas ist angesetzt und umgedreht, also leer auf jeden Fall hier, aber bald auch wieder aufgefüllt. Also halb voll ist es noch, du siehst das optimistisch. Naja, es kommt auf jeden Fall wieder was rein, ne, würde ich sagen, weil ansonsten macht das ja auch keinen Spaß, wenn das so trocken ist, ne, wenn wir mit euch zusammen feiern. Jetzt mal ernst beiseite, lass uns mal die lustigen Sachen besprechen. Es wird ein Solidaritätskonzert geben, ich habe es ja eben schon unseren Hörern erzählt. Warum brauchen wir denn Geld? Kannst du uns das mal erklären? Ja, warum brauchen wir Geld? Also da gibt es natürlich verschiedene Gründe. Zum einen sind wir ja, wie du ja schon gesagt hast und die Hörerinnen ja vielleicht auch wissen, verschiedene Radiokollektive in Berlin. Da gibt es natürlich zum einen verschiedene Mietkosten. Wir sind teilweise ziemlich günstig unterwegs, aber teilweise werfen wir doch bei den ein oder anderen Häusern was in die Kasse, beziehungsweise haben eben auch Mietverträge, die für die Studios ja bedient werden wollen. Außerdem eben jene Studios fallen ja auch mal auseinander, ne? Da geht mal ein Kabel zu Bruch, ritzelt mal ein Headset durch und es ist natürlich immer schön, ein bisschen was auf Tasche zu haben, um dann dementsprechend auch auswechseln zu können und halt einfach weiter Radio machen zu können, ne? Also mal Butter bei die Fische, wir haben ja, obwohl wir nie irgendeinen Pfennig von irgendjemandem gekriegt haben für all dieses Radio, was wir hier machen, durchaus hohe Ausgaben. Ja. Und das sind jetzt nicht 50 Euro oder 3 Euro hier. Es bewegt sich eher in den Tausendern, was wir in den letzten Jahren hier reingesteckt haben. Und das ist richtig. Privat das ist richtig, durch unsere eigenen Taschen aufgebracht haben. Und das hat jetzt eine Dimension erreicht, die wir so nicht mehr können. Das ist richtig, das ist richtig. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir feiern ja auch ganz gerne, auch Radiomenschen feiern gerne. Und das haben wir gedacht, feiern die, wir mit. Die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Ja, die hören uns ja immer nur, die sehen uns ja nicht. Aber wir haben alle ganz schöne Radiogesichter und auch mal Feierlaune, weil ich meine, bringt ja nichts jetzt nur rumzumosern sozusagen. Wir treffen uns, die Radioleute treffen sich und treffen sich gerne auch mit euch eben an der Roten Insel am 16.11. Es wird eine ganze Menge Bands geben, wie gesagt, 4 Bands mindestens, vielleicht ich sogar hörte, 5. Ich hörte, dass es inzwischen schon 6 im Gespräch sind. Ja, es werden auf jeden Fall eine ganze Menge sein. Also wer auf jeden Fall fest ist, sind beispielsweise die Toilets, eben auch Smelly Family, Damsel in Distress, eine ganz neue Band aus Potsdam und Maske aus Berlin. Das ist also ein Punkrock-Schwerpunkt auf jeden Fall. Dann wird es vielleicht noch eben Kolleginnen geben aus Österreich. Die, ich weiß gar nicht genau, was die machen, da bin ich selber ein bisschen überrascht, werde ich mich überraschen lassen. Und auf jeden Fall gibt es auch noch, DJs auch noch hinterher, das ganze Open End, ab 20 Uhr eben in der Roten Insel. Es geht die Tür auf, ich denke so gegen 9, 9:30 werden wir losmachen, tatsächlich relativ zeitig für Berliner Verhältnisse, aber wir haben ja auch ein straffes Programm. Das Interessante ist vielleicht auch, da wir ja Radioleute sind, werden wir auch versuchen, das Ganze aufzuzeichnen, diese Konzerte mit den Bands und mal gucken, ob wir da denn nicht so eine kleine neue Live-Musikreihe draus machen für unsere HörerInnen, weil die entsprechenden Orte sind ja oftmals auch, vielleicht ein bisschen, man kommt vielleicht nicht immer rein am Ende, ich bin jetzt mal optimistisch, so ein Andrang, also kann man sich das dann hinterher zum Beispiel im Radio anhören oder natürlich, man muss eine doofe Schicht schieben, auch wenn man lieber auf die Soli-Party fürs freie Radio ginge. Die lieber auf die Soli-Party fürs freie Radio ginge und da wird man sich das hinterher auch nochmal anhören können. Genau, also das bedeutet also, trotz allem wir euch gerne anpumpen, würden wir euch diese tolle Musik natürlich auch hinterher im Radio zu Gehör bringen. Das heißt, es ist also, und dabei, wenn ihr kommt, sind eure Rufe und eure Freudenbekundungen live natürlich vielleicht auch dann im Radio zu hören. Ja, das ist natürlich etwas, was ein unheimlich starker Anreiz für unsere Hörerinnen und Hörer sein wird. Ich möchte auch nochmal dazu sagen, der Eintritt ist gegen Spende. Wenn jetzt jemand überhaupt kein Geld hat, kommt sie oder er natürlich trotzdem rein. Genau. Wir sind ja keine Unradio-Menschen. Sondern, ja, total. Es ist wirklich, wer was spenden möchte, kann das gerne tun. Aber auch alle anderen sind willkommen. Jetzt möchte ich mal mit dir genauer nochmal über das Programm reden. Du hast ja schon ein paar Bandnamen genannt. Der erste, den du nanntest, waren die Toilets. Beschreib doch den Hörern und Hörern mal. Ich werde gleich auch einen Song von denen in der Sendung spielen, sodass du nicht völlig graue Theorie redest. Aber stell doch die Band mal kurz vor. Was macht diese Band so besonders? Ja, was macht die Band so besonders? Also ich persönlich kenne die ja schon seit einer ganzen Weile. Das sind auch Freundinnen von mir, Freundinnen tatsächlich. Die sind, oh Gott, jetzt muss ich mal überlegen, zu viert und haben tatsächlich ein Keyboard dabei, was ja bei Punkrock dann auf jeden Fall Richtung 80er Jahre weist, würde ich sagen. Und das ist auch gar nicht so verkehrt, der Gedanke. Es ist ein bisschen schrammlich, sehr, sehr liebenswert. Und was ich auch toll finde, ist, es ist eben keine reine Typenband. Es ist also eine, ich nenne das jetzt mal so, gemischtgeschlechtliche Band, die auch noch die Instrumente mischt und tauscht. Das bedeutet, mal spielt die eine Gitarre, dann spielt wieder der andere Keyboard und singen tun sie irgendwie auch alle. Das ist also doch ein sehr sympathisches, schönes, schrappliges Live-Erlebnis, muss ich sagen. Ja. Durchaus auch mit Ohrwurm-Charakter. Mhm. Ja. Und alles eben selbst gemacht. Ne? Also Das Schöne am Punkrock ist ja, hast du Bock, was zu spielen, dann spielst du es. Hast du Bock, was zu machen, dann machst du es erstmal und dann guckst du halt hinterher, was dabei rauskommt. Dann machst du es das nächste Mal vielleicht anders. Und das passt für mich zumindest auch ganz gut in diesen Radio-Kontext. Ne? Also man lernt was, man macht was, man wird vielleicht besser, man macht es vielleicht mal nicht so gut und solange man Bock hat, noch mit dabei zu bleiben, gibt man das, was man hat. Und das finde ich sehr schön. Und ich glaube, da ist so ein Punkrock-Abend passt da für mich eigentlich ganz gut dazu. Und man muss vielleicht auch dazu noch sagen, zum Verständnis, die Toilets sind eine durchaus erfahrene Band, die treten sehr viel auf und man hat trotz all dem Charme, der auch durch Dilettantismus manchmal hervorgerufen wird, obwohl ich das der Band gar nicht unterstelle, trotzdem das Gefühl, das sind Leute, die wissen, was sie tun und die können eine Party rocken. Die nächste Band, die du angesprochen hast, Smelly Family, was fällt dir dazu ein? Dazu fällt mir ein, die habe ich tatsächlich zwei, dreimal auch schon gesehen. Ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Allerdings habe ich mich immer recht gefreut. Sind ja auch zumindest eine bekannte Stimme, beziehungsweise ein Gesicht zu einer bekannten Stimme ist ja auch dabei. Also einer unserer Radiomacher spielt ja da auch mit. Ich erinnere mich daran, dass das so ein bisschen Sing-along-Parts durchaus hat, partytauglich ist, ein bisschen Ami-Style, Punkrock würde ich sagen, vielleicht sogar eine leichte Metal-Kante, auf jeden Fall gibt es Marshall-Verstärker und ganz ordentlich und auf jeden Fall ganz ordentlich vors Brett, sag ich mal. Mhm. So, ne? Also ich höre das machen ganz, ganz gut los. Ich höre das auch hin und wieder von Leuten, die die Band beschreiben, dass die eine Ami-Schlagseite hätten, also das geht um diesen Melody, schnellen Melody-Punk. Genau. Aber ich weiß von dem Sänger dieser Band, dass er sehr, sehr verärgert darüber ist. Er ist nämlich Engländer und meint, er kann Englisch. Ah, okay. Und er hätte auch was zu sagen in seinen Texten. Ja, und, das ist richtig, ja. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass Bad Religion, NoFX und wie sie alle heißen, nichts zu sagen hätten in ihren Texten. Aber ich weiß, dass der Sänger von Smelly Family diesen Vergleich gar nicht so glücklich findet, auch wenn er vielleicht berechtigt ist. Ja. Gut, kommen wir zur nächsten Band. Ja, genau. Damsel in Distress, was fällt dir dazu ein? Ja, das ist eine ganz neue Band tatsächlich aus Potsdam. Drei Leute, eine singende Schlagzeugerin. Es gibt Überschneidungen mit den Toilets tatsächlich. Also eine Person, die dort eben auch singt und Keyboard spielt dort eben Schlagzeug und singt. Und das ist so melodiöser Garage Punkrock, würde ich jetzt mal sagen. Eher mit Tempo, eher was zum Beschwingen, leicht schunkeln oder so. Zum ich Schwufen. Sage mal, zum Schwufen so ein bisschen auf jeden Fall. Es gibt tatsächlich auch ein Roger Whittaker Cover dabei. Und das funktioniert tatsächlich. Lass mich raten, Morning Has Broken? Nein, New World in the Morning tatsächlich. Das kenne ich gar nicht. Also es ist auf jeden Fall auch Songs doch, mit Ohrwurm. Doch, das hast du doch öfter in der Berliner Runde gespielt, ja? Das habe ich schon mal in der Berliner Runde gespielt. Ja, jetzt fällt es mir genau, alles wieder ein. Das hast du sogar mehrfach gebracht. Mehrere Wochen hintereinander hast du immer denselben Song gespielt. Ja, genau. Ja, ich bin da an Aufnabler gekommen, auch Bekannte, auch Freunde. Und ja, geht auf jeden Fall auch ganz gut rein. Ist, wie gesagt, eher ein bisschen mit Tempo, vielleicht schon, aber trotzdem halt nicht gesetzt gerade so, ne? Also eher was zum Schrofen, eher was Beschwingtes, ja. Eher was Garagiges. Dann haben wir natürlich noch Maske. Ja. Na, Maske machen so ein bisschen wavig, würde ich sagen. Auch beide Beine, würde ich sagen, fest in den 80ern, was den Punkrock betrifft. Und die sind so ein bisschen angewaved, auch eine relativ junge Band, allerdings ohne Keyboard, trotz dieser teilweise ein bisschen monotonen, eher so ein bisschen, mir fallen da eben so Wave-Leute ein, Blick auf den Boden, ordentlich mit den Armen gewackelt und auch mal Richtung Pogo stolziert, auf jeden Fall, eher längere Songs. Also Showgaze-Pogo, ja? Ja, so ein bisschen. Und die grooven sich dann ein, sozusagen. Also ich habe die auch ein paar Mal live gesehen und muss sagen, da wir ja so viele Bands haben, werden die Sets alle ein bisschen knackig werden, vermutlich. Also ich denke so 30, 40 Minuten vielleicht pro Band. Da müssen wir dann halt nochmal gucken, dass wir auch zu einer ordentlichen Zeit hier durchkommen und alle auch die Chance haben, sich die Bands anzuhören. Und auf so einer Länge sind die richtig, richtig gut. Ja. Muss ich sagen. Sehr, sehr, sehr, sehr schöner Sänger. Ich muss teilweise so ein bisschen eine Mischung aus früher Chaos Z und Ziels haben denken. Das sind jetzt große Namen. Das ist aber ein interessanter Namen. Mix, da muss ich erstmal nachdenken, wie ich mir das vorstellen kann. Das sind jetzt große Namen, damit will ich die jetzt nicht irgendwie hypen oder so, aber das ist das, was mir irgendwie einfällt dazu, auf jeden Fall. Ne? Also auf jeden Fall eine recht bunte Mischung, obwohl es Punkrock ist alles. Das, was wir jetzt halt genannt haben, diese Bands, alles sehr, sehr verschiedene Arten sozusagen. Ne? Mhm. Und wir haben eben auch genau darauf geachtet. Es gibt zwei DJs, die angekündigt ist. Die eine Leica und dann DJ Shapur. Was kannst du dazu sagen? Also DJ Leica ist schon eine Weile her, dass ich die gute gehört habe, muss ich sagen. Zu Shapur fällt mir jetzt ein, der spielt auf jeden Fall auch Klassiker, Punkrock-Klassiker. 80er Jahre, vor allen Dingen auch Schwerpunkt. Viel aus so Großbritannien. Viel auch so, ja, sehr, sehr tanzbar, sehr, sehr Singalong-mäßig. Und DJ Leica, muss ich sagen, das hat jetzt unser Kollege Daniel, der auch mit die Party organisiert, hat sie sozusagen mit rangeholt. Das habe ich jetzt gerade nicht so sehr auf dem Schirm. Ja, ja. Wave höre ich gerade hier von hinten. Auch so wavig. Also das richtig dolle wavig sogar höre ich hier von hinten. Das bedeutet also, ja. Du hast da eine Welle hinter dir, ja. Ich habe da eine Welle hinter mir. Das bedeutet, die Art von Disco, die für echte Punkrock-Leute erlaubt ist, wird dann sozusagen auch gespielt. Ja, genau. Kein Disco-Fox, aber trotzdem auf jeden Fall auch was tatsächlich tanzbar ist und nicht nur so Geballere sozusagen. Gut, dann haben wir jetzt ja ausgiebig gehört, was an dem Abend geboten wird, auch warum es geboten wird. Vielleicht nochmal genau, wie Hörerinnen und Hörer, die das nicht kennen, da hinkommen. Also, der Laden selbst heißt Rote Insel. Genau, und ganz in der Nähe vom S- und U-Bahnhof Yorkstraße. Ja, es ist sogar keine 10 Minuten zu laufen von da. Die Adresse ist die Mannsteinstraße 10. In Berlin-Schöneberg ist das. Du sagtest, um 20 Uhr machten die Türen auf, ab 21 Uhr fängt das Programm ungefähr an und geht dann wahrscheinlich realistisch die ganze Nacht, oder? Geht dann die ganze Nacht vermutlich, ne? Also wenn wir mal so überschlagen, halbe, dreiviertel Stunde Spielzeit pro Band mit Umbau, rechnen wir mal eine Stunde, wir haben so ungefähr 5 Bands, auch wenn wir jetzt nur 4 aufgezählt haben, dann sind da ja haben doch ja noch Überraschungs-Acts. Wir haben noch Überraschungs-Acts, das heißt... Wir haben vielleicht sogar überraschte Acts, wenn die selber jetzt noch gar nicht wissen, dass sie dann da spielen. Genau so ist das. Es ist ein bisschen chaotisch. Das hat auch damit zu tun, dass wir ja alle Chaoten sind, natürlich, ne, sehr, sehr gerne Radio machen und gar nicht so gerne arbeiten gehen, aber manchmal doch auch arbeiten müssen. Und dann bleibt manchmal hier was liegen, bleibt manchmal da was liegen. Aber ich glaube trotzdem, das, was wir finden, was dort rumliegt und aufsammeln und aufbereiten für unsere Hörerinnen und Hörer und auch unsere Gäste, dann an diesem Abend wird doch durchaus sehens-, hörens- und erlebenswert. Na, ich bin gespannt, ich werde auf jeden Fall da sein. Du sagtest, du machst einen Radiomitschnitt, der wird dann wahrscheinlich ein paar Wochen später auch auf dieser Frequenz hier zu hören sein. Ja, genau. Wir haben also überlegt, ob wir das tatsächlich live umsetzen auch diesen Abend. Das hat bis jetzt, ja, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das klappen wird. Das ist dann, glaube ich, doch ein eher großer technischer Aufwand. Beziehungsweise die Rote Insel ist auch nicht sonderlich groß. Wo sollen wir die ganze Technik hinstellen? Da müssen wir noch mal gucken. Wie, das Freie Radio also hat keinen Ü-Wagen? Nein, das Freie Radio hat keinen Ü-Wagen, tatsächlich. auch wenn es sicher mal was wert wäre, wenn das die ein oder andere Schrauberin hört und sich sozusagen interessiert zeigt oder sagt, hey, ich habe hier noch einen Ü-Wagen auf dem Wagenplatz rumzustehen, den müsst ihr nur mal aufnehmen. Zumindest einen leeren LKW. Die Technik hätten oder wir ja mit ganz viel Anstrengung auch selber. Wir müssten dann unser gigantisches Raumschiff-Mischpult da reintragen, was dann auch 16 genau Kanäle hat, glaube ich. Ja. Genau, also das heißt, warum nicht, liebe Schrauberin, lieber Schrauber, wenn du das hörst, melde dich doch gerne, zum Beispiel bei Markus von Radioaktiv über die E-Mail-Adresse, ich glaube radioaktivberlin@riseup.net. Ja, mit Bindestrichen dazwischen, radio-aktiv-berlin@riseup.net. Genau, und dann können wir das nächste Mal auch mit tollem Ü-Wagen ein tolles Live-Konzert geben. Das ist ja sowieso sowas, was ich gerne mal machen würde. Aber ja, ein paar Wochen später, auch mit nochmal Ankündigung, wird es dann höchstwahrscheinlich diese Konzerte auch live in der Wiederholung im Radio geben. Plus natürlich ein bisschen Backstage-Talk mit den Bands, weil warum denn nicht? Ein bisschen Fernsehen auf Audio, ne? Ja. Kann man durchaus mal machen. Vielleicht renne ich sogar dann mit dem Mikrofon rum und frage Musikerinnen und Musiker nach Weisheiten des Lebens, die wir niemandem vorenthalten dürfen. Ja, ich denke auch. Es wird das klingt ganz gut. Wir gucken einfach mal, wie wir das an diesem Abend machen. Es wird auf jeden Fall was bei rumkommen, glaube ich auch. Ja. Also Freitag, 16. November, in anderthalb Wochen sozusagen, da könnt ihr mit uns feiern, dass es uns gibt. Das Ganze hat ein Motto, das haben wir nämlich ja nicht gesagt, und das heißt, dein Radio brennt. Dein Radio brennt, genau. Was tun, wenn es brennt? Naja, damit was aus Altem Neues entsteht, muss es vielleicht brennen. Wir haben jetzt diesen Tag verloren. Wir werden alle ein bisschen zusammenrücken, die Radiokollektive auf der Frequenz, und wir werden erstmal nicht aufhören, dieses Radio zu machen, so gut und so schlecht und so liebevoll, wie wir das eben können. Tim? Psst, ja. Dein Radio brennt. Ah, mach lauter. Gut. Mach lauter. Also, ich verabschiede dich, unseren Party-Experten und Beauftragten Tim. Vielen Dank für die Information. Und wir hören jetzt noch ein paar von den Bands, die an dem Freitag da spielen werden, damit die Hörerinnen und Hörer sich schon mal warm machen können und den Tag ganz dick im Kalender einstreichen. Mach's gut. So ist es. Markus, ich danke dir. Tschüssing. Tschüssing.